Okay, dann erstmal vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Vielleicht vorab ein paar Worte dazu, warum wir diese Veranstaltungsreihe überhaupt machen. Wie schon gesagt, wir waren unten in Griechenland im letzten Jahr und haben uns da die Situation während der Krise und die Situation mit den Neofaschistinnen angeguckt und waren schwer beeindruckt, weil eben während der Krise die Situation sich stark zuspitzt. Also junge Menschen müssen zurück zu ihren Eltern ziehen, die von dem Ersparten der Großeltern leben. Wir haben zum Beispiel auch, wir sind runtergefahren und dachten, das Essen wird ja sicher ganz günstig, die Lebenserhaltungskosten, das war ein großer Fail. Durch die Sparmaßnahmen ist eine starke Deflation da am Start, das heißt Lebensmittel sind sehr teuer geworden, auch lokal angebaute Lebensmittel, wie zum Beispiel Feta-Käse und so weiter. Und die Faschisten haben einfach tagtäglich Leute umgebracht. Also diese Situation hat uns sehr beeindruckt und daher dachten wir, das kann man nicht einfach so stehen lassen, da muss man was machen. Und das war der Anlass, der Auslöser für uns, diese Inforeise hier in Deutschland zu veranstalten. Unser Interesse ist dabei, für die Situation zu sensibilisieren und über die Situation zu informieren, damit man wieder einen internationalen Ansatz findet, gemeinsam gegen die Faschisten zu kämpfen und gemeinsam dagegen vorzugehen. Dabei muss man bemerken, dass wir zwei das Projekt zusammen machen. Das ist ein bisschen DIY, also do it yourself. Wir können auch selber kein Griechisch, wir sind nicht die super Cracks. Das macht das alles ein bisschen schwieriger, weil viele Informationen nur auf Griechisch vorhanden sind. Wenig Übersetztes, dadurch wird die Quellenlage sehr, sehr dünn. Also gelinde gesagt ist die Quellenlage furchtbar für uns gewesen, was das Ganze ein Stückchen schwieriger gemacht hat. Unsere Intention ist insgesamt einen groben Überblick zu geben. Also wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, wir können vieles nur anreißen, wollen dabei aber auch darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, nicht mit so einer deutschen Brille ranzugehen, wo man versucht, gewisse deutsche Diskurse auf Griechenland zu übertragen und gleich heranzugehen, was ist da eigentlich richtig, was ist falsch, welche Gruppen sind die Guten, welche Gruppen sind die Bösen. Das ist nicht unser Interesse, da jetzt euch die richtige Lehre an die Hand zu geben und zu sagen, wer da die Guten, wer da die Richtigen sind. Sondern vielmehr wollen wir eine Perspektive auf die gesamte Gemengelage darstellen, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt und selber auch weiterbilden könnt und Gedanken dazu macht. Uns ist wichtig festzustellen, dass in Griechenland gerade eine revolutionäre Situation am Start ist während der Krise. Das heißt nicht, dass da unten gerade die Revolution am Start ist. Davor muss man auch ganz stark warnen, dass man mit so einer revolutionsromantischen Verklärung da rangeht, wie damals auch nach 2008, als es ja viele Riots gab, und man Deutschland sich so gefreut hat, yeah, in Griechenland brennt's, ne? In Deutschland werden wir die Revolution nicht zu sehen bekommen, dann freuen wir uns darauf, dass sie in Griechenland passiert. Wir wollen diesen Mythos dekonstruieren, dass da unten einfach gerade die Revolution am Start ist und alles möglich ist. Genau, so viel dazu. Ich möchte nochmal verweisen, bevor wir jetzt gleich anfangen, auf die Demonstration in Leipzig am 2. März, eine Soli-Demo für die geräumten Häuser in Griechenland. Da werden ja immer mehr Häuser geräumt. Wer Zeit hat und Lust hat, sollte da hingehen, das ist eine gute Sache. Dann übergebe ich erstmal. Genau. Also mein Part im Vortrag ist, dass ich mich vor allem mit der Organisation Krisiabgi auseinandersetze, also jene Kraft, die letztes Jahr ins Parlament einzog mit knapp 7% der Stimmen, ja, die vor allem international dafür bekannt geworden ist, Überfälle auf Immigrantinnen und auf öffentlichen Plätzen, aber auch in den Straßen Athens durchzuführen, die bekannt ist, mit ihrer sozialen Demagogie gegen Immigrantinnen zu hetzen. Und um diese Organisation zu verstehen, habe ich eine spezifische Herangehensweise gewählt. Ich habe verschiedene Zugänge mir angesehen, wie kann ich dieses Thema irgendwie adäquat behandeln und habe mir dazu also eine persönliche kleine Faschismusanalyse, die Spezifika des griechischen Faschismus herausarbeiten soll, zurechtgelegt. Wichtig ist mir dabei, sind mir dabei vor allem zwei Thesen, die vor allem auf die marxistische Faschismusdebatte referieren. Zum einen, dass mit Faschismus immer Herrschafts- und Klasseninteressen zusammenhängen, dass man das nicht losgelöst voneinander sehen kann, dass Faschismus nichts ist, was einfach vom Himmel fällt oder gar aus den Massen hervorbricht, sondern dass das durchaus funktional im Sinne bürgerlicher Herrschaft ist, wo wir gleich schon im zweiten Punkt sind, dass Faschismus nicht die Negation bürgerlicher Herrschaft ist, sondern im Gegenteil ihre Zuspitzung. Das sind zwei Prämissen, die mir wichtig sind. Außerdem finde ich, dass man noch also diesen Zugang, der ja sehr auf Herrschaftsinteressen rekurriert, ergänzen muss durch eine ideologiekritische Herangehensweise, die eben schaut, was haben die Ideologiefragmente wie Rassismus, griechischer Nationalismus für eine Geschichte, wo kommen die her, was hatten die in der Vergangenheit für eine Funktion und inwieweit fließen diese Vorstellungen, diese Ideologiefragmente in die soziale Demagogie der Neofaschisten in Griechenland ein. Deswegen wird es im ersten Teil darum gehen, sich mal spezifisch den griechischen Nationalismus anzusehen, vor allem sich anzusehen, wie verlief die griechische Nationalstaatswerdung und welche Interessen standen dahinter, so etwas wie Nationalbewusstsein auszubilden. In einem zweiten Teil möchte ich kurz anreißen, was für historische Faschismen es in Griechenland bereits gab. Das kann ich natürlich nur anreißen. Ich kann nicht irgendwie die gesamten Unterschiede ausarbeiten. Die zwei Faschismen waren in verschiedenen Zeiten an die Macht gekommen. Dementsprechend weisen sie eben eklatante Unterschiede auf. Hier soll es aber hauptsächlich darum gehen, die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Dann natürlich, ich will hier ja keine Geschichtsstunde machen, was hat das Ganze irgendwie für eine Aktualität heute? Also inwieweit beziehen sich die griechischen Neofaschistinnen von Chrysiavi auf diese Geschichte des Faschismus? Was greifen sie aus der Vergangenheit für Motive auf? Da natürlich auch zentral, wie ist die griechische Gesellschaft eigentlich damit umgegangen, dass es zwei faschistische Diktaturen in Griechenland gab? Gab es da sowas wie eine Aufarbeitung? Um dann schließlich zur Organisation zu kommen, um die der Vortrag hauptsächlich geht. Und zwar Chrysiavi, Golden Dawn oder wie sie in der deutschen Berichterstattung genannt wird, Goldene Morgenröte oder Goldene Morgendämmerung. Das ist im Übrigen in der internationalen Abkürzung der Partei, also wird mit XA abgekürzt. Die Partei schreibt sich auf Altgriechisch. Um dann zum ersten Teil zu kommen. Wenn man so ein bisschen schaut, also in historischer Literatur, wie der griechische Nationalstaat entstanden ist, dann lässt sich erstmal feststellen, dass Griechenland ein verspäteter Nationalstaat ist. Griechenland war bis Mitte des vorletzten Jahrhunderts beherrscht durch das Osmanische Reich. Der griechische Nationalismus kann dementsprechend in zwei Phasen eingeteilt werden. Die erste Phase ist die sogenannte Enosis-Politik, oder die Enosis, die bezeichnet die Phase, in der Griechenland zum Nationalstaat wurde. Das Konzept, was dahinter stand, war, alle griechischsprachigen Teile zu vereinen in einer Kulturnation. Und genau, das richtete sich natürlich hauptsächlich gegen das Osmanische Reich. Also es war im Endeffekt ein nationaler Befreiungskampf, der nicht nur reaktionären Charakter hatte, muss man dazu sagen, der war auch sehr stark mit liberalen Ideen beeinflusst. Er wurde natürlich hauptsächlich, also entwickelt, wurde er vom griechischen Bürgertum, vom griechischen aufstrebenden Bürgertum getragen, allerdings auch von den breiten Bauernmassen. Man muss sich vorstellen, Griechenland ist, anders als Deutschland, bis Mitte des letzten Jahrhunderts eigentlich eine Agrarnation gewesen. Die Klassenwidersprüche gab es bis Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem zwischen Bauern und Aristokratie. Ja, das Bürgertum hat da nicht so eine ganz so große Rolle gespielt wie in den industrialisierten Staaten im Zentrum Europas. Funktioniert alles nicht so gut. Genau. Genau, also diese Enosis-Politik führte unter anderem dazu, dass Griechenland eben zum Nationalstaat wurde. Das Ganze hat sich dann schließlich umgewandelt, Anfang der 20er Jahre, in einen reaktionären Nationalismus. Das griechische Großbürgertum, das griechische Bürgertum und aber auch die Royalisten, die, wie ich gerade eben skizziert habe, auch sehr lange eine prägende Rolle für die griechische Gesellschaft spielten, haben diese Idee der griechischen Nation weiterentwickelt, und zwar in die Idee der Megali-Idea. Und die Megali-Idea war anders als die Enosis, eben nicht nur darauf ausgerichtet, eine griechische Kulturnation in Abgrenzung zum Osmanischen Reich zu errichten, sondern eben ein großgriechisches Reich zu errichten, was vor allem auf einem nationalen Mythos basierte, nämlich auf dem Byzantinischen Reich. Dementsprechend wurde ein großgriechisches Reich angestrebt, was eben Istanbul als Zentrum haben sollte. In einem anschließenden Bild zeige ich euch gleich, wie dieses großgriechische Reich aussehen sollte. Dort wird man sehen, dass es verschiedene andere der damalige Nationalstaaten ebenfalls umfasste. Das heißt, das war ein imperiales Projekt. Ab diesem Zeitpunkt ging es nicht mehr nur darum, eine nationale Befreiung zu erreichen, eine Nationalstaatswerdung zu vollziehen, sondern sich auf Kosten anderer Menschen auszubreiten. Und natürlich, wenn es darum geht, sich auf Kosten anderer Länder auszubreiten, braucht es gewisse Legitimationsideologien. Man muss ja irgendwie begründen, warum man sich auf Kosten dieser Länder ausdehnen will. Und da lassen sich vor allem zwei Merkmale feststellen. Das ist einmal die Zivilisationsidee, also dass man die Idee kultiviert hat in der griechischen Bevölkerung, dass man besonders kulturell überlegen sei. Ja? Und einher mit einer solchen Überlegung geht natürlich die Abwertung anderer als unterlegen eingestufter Völker. Das ist dann der sogenannte Chauvinismus. Man kann zu diesem Zeitpunkt davon reden, dass der griechische Nationalismus vor allem einen kulturellen Rassismus hervorbrachte. Man kann noch nicht davon reden, dass man da einen biologistischen Rassismus antrifft. Das ist wichtig herauszustellen. Das hat sich nämlich im Laufe des 20. Jahrhunderts gewandelt. Wichtig ist eben festzustellen, was das Ganze für eine Funktion hatte. Also mit dieser Zivilisationsidee, mit diesem Chauvinismus und dem für den griechischen Nationalismus zur damaligen Zeit, der megalithäer eigentümlichen Kulturrassismus, kam es eben, also die hatten die Funktion, um das imperiale Großmachtstreben zu legitimieren, um seine eigene Ausdehnung zu legitimieren auf Kosten anderer Länder. Ja? Da ging es dann vor allem auch darum, das Konzept der Nation gezielt zu nutzen, um die Widersprüche in der eigenen Nation zu befrieden, also die Widersprüche zwischen Bauernschaft und Aristokratie, indem man eben sagte, wir sind alle Griechen und wir wollen alle auch unseren Platz an der Sonne. Ja? Und natürlich, um Kriegspolitiken nach außen zu legitimieren. Also der griechische Staat hat Anfang des 20. Jahrhunderts einen Krieg gegen die Türkei geführt, um diesen Großmachtstraum in die Realität umzusetzen, ist damit aber mit Pauken und Trompeten gescheitert. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen historisch ist, dass in Griechenland immer, also während der gesamten Geschichte Griechenlands, externe sogenannte Schutzmächte immer einen großen Einfluss gehabt haben in die interne Politik Griechenlands. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert vor allem Großbritannien, auch der Einfluss Großbritanniens ging ungefähr bis Mitte des letzten Jahrhunderts. Ab da haben dann vor allem die NATO und die USA einen sehr großen Einfluss gehabt, was natürlich auch mit der Blockkonfrontation zusammenhing. Aber dazu später mehr. So sollte das Ganze dann aussehen nach der Idee der Träger der Megalithäa. Man sieht hier, dass es mehrere andere damalige Nationalstaaten bereits umfasste. Da hat man einmal natürlich die Türkei, ja, die irgendwie vor allem in ihrem Westteil zu diesem großgriechischen Reich gehören sollte. Man sieht Zypern, man sieht Mazedonien als Teil Griechenlands und Albanien. Na, das sind alles Teile dieser Größenfantasien. Jetzt ist es natürlich interessant, wenn wir wissen wollen, auf was beziehen sich die griechischen Faschisten heute, wenn sie von ihren, also auf was beziehen die sich? Und da werden wir in der griechischen Geschichte vor allem auf zwei faschistische Diktaturen treffen. Einmal den Metaxas-Faschismus, 1936 bis 1941. Und einmal die Militärjunta von 1967 bis 1974. Die sind natürlich in sehr unterschiedlichen und spezifisch historischen Situationen an die Macht gekommen. Das heißt, da gab es natürlich Unterschiede, ja, die will ich nicht unter den Tisch kehren. Die Unterschiede gab es, einmal in der historischen Situation, also zur Zeit des Metaxas-Faschismus gab es in ganz Europa Konjunktur von faschistischen Bewegungen, das heißt, es ist in einem komplett anderen Zusammenhang zu sehen als die Militärjunta, wo eben die Blockkonfrontation zwischen Sowjetunion und NATO-USA eine ganz gravierende Rolle gespielt hat. Diese Unterschiede gibt es, die will ich jetzt nicht weiter ausführen, ich möchte jetzt aber im Weiteren auf einige Gemeinsamkeiten eingehen, die eben der historische Faschismus in Griechenland aufweist. Es tut mir leid, ne? Das ist halt irgendwie heute ein bisschen schwierig. Ja, also man kann all in all sagen, dass der Faschismus in Griechenland eigentlich nie eine besonders große Massenbasis hatte. Das liegt unter anderem in der soziokulturellen Struktur des Landes begründet. Wie ich bereits erwähnt habe, war Griechenland bis Mitte des letzten Jahrhunderts hauptsächlich ein Agrarstaat. Die historischen Faschismen in Italien und Deutschland zum Beispiel waren zumindest stellenweise, Italien in Norditalien, aber Deutschland also auf jeden Fall Industriestaaten, ja, mit entwickelten Metropolen. Das heißt, dort war es möglich, die Massen eben auch entsprechend zu organisieren. In Griechenland war das aufgrund der Versprengung der Bevölkerung immer schwierig. Ja. Damit hatte der Metaxas-Faschismus zu kämpfen, aber auch immer noch die Militärjunta. So. Ja, das waren beides Regime, die sich vor allem in den Metropolen gehalten haben oder besonders durchgesetzt haben. Was man bei beiden Regimen auch festhalten kann, ist, und da sind wir nämlich schon bei Herrschaftsinteressen und Klasseninteressen, die eine Rolle gespielt haben, es war immer ein Herrschaftsbündnis von verschiedenen Teilen der Herrschenden. Ja? Also vor allem immer das Militär, das eine zentrale Rolle gespielt hat, das Königshaus, das immer eine zentrale Rolle gespielt hat, bestimmte Kapitalfraktionen, der Großgrundbesitz und die, wenn auch schwach entwickelte Großindustrie, das waren Teile der Herrschaft, die eben in dieses Herrschaftsbündnis mit den Faschisten eingebunden waren. Das kann man sowohl für den Metaxas-Faschismus sagen, als auch für die Militärjunta. Wichtig ist auch, und das hatte ich gerade eben angesprochen, mit den Schutzmächten, die es immer gab, dass es diese beiden Faschismen auch mit Hilfe der Schutzmächte an die Macht kamen. Das hat man bei Metaxas, war vor allem Großbritannien in Kooperation mit dem Königshaus daran beteiligt, dass die Faschisten an die Macht kamen. Bei der Militärjunta war es vor allem die USA und die NATO. Es gibt Theorien, dass Georgios Papadopoulos auch CIA-Agent war, aber es ist inzwischen belegt, dass der CIA zumindest eine massive Rolle dabei der Machtübertragung an die Faschisten gespielt haben muss. In beiden Fällen war die objektive Interesse dieser Herrschaftskonstellation, dass es darum ging, eben die Eigentumsverhältnisse zu sichern. Beide faschistische Diktaturen haben sich darauf berufen, dass ein kommunistischer Umsturz unmittelbar bevorsteht, ein kommunistischer Umsturz, der die Eigentumsverhältnisse grundsätzlich in Frage stellt, und dementsprechend war seine objektive Funktion, ich rede jetzt nicht von dem, wie er sich selber gesehen hat, also von der sozialen Demagogie der Neofaschisten, sondern ich rede von seiner objektiven Funktion, die er einnahm in Bezug zur bürgerlichen Eigentumsverhältnissen, war er eine Bestandssicherungsbewegung. Es ging darum, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse zu verteidigen gegen potenzielle Feinde. Ideologisch haben sich natürlich beide, also in der sozialen Demagogie, beide Faschismen auf diesen griechischen Nationalismus, den ich bereits dargestellt habe, und den griechischen Rassismus bezogen. Der war Teil ihrer Demagogie. Und in ihrem Charakter waren beide Regime natürlich sehr repressiv. Was man sehen kann auch, also der Klassencharakter des Faschismus wird vor allem dadurch klar, dass er sich immer vor allem gegen die Arbeiterbewegung gewandt hat. In beiden faschistischen Regimen gab es die Zerschlagung sämtlicher Arbeiterorganisationen, die Verbote der kommunistischen Partei. Es kam zu massiven Folterungen, Internierungen in Foltergefängnisse und in Lager. Es gab also eine eigene Folterinsel unter der Militärjunta für politische Dissidenten, also Gyaros. Und das sind auf jeden Fall Charakteristika, die auch ebenfalls auf beide faschistische Regime zutreffen. Um euch einen kleinen Einblick zu geben und welche Symbolik die beiden faschistischen Regime benutzt haben, da sieht man auf der linken Seite die Fahne der Metaxas-Jugend E.ON. Ich hatte bereits gesagt, also über eine Massenbasis hat der Faschismus nie verfügt, im Sinne von Vorfeldorganisationen, die die Bevölkerung massenhaft organisiert haben. Es gab aber dennoch so etwas wie den Versuch, gerade die Jugend irgendwie auf Seite des Regimes zu halten und mit faschistischer Ideologie zu beeinflussen. Diese E.ON war eine dieser Organisationen unter dem Metaxas-Faschismus, die das versucht hat. Man sieht auf der Fahne einmal oben links die Krone als Positivbezug auf die Monarchie in Griechenland. In der kommunistischen Debatte um den Faschismus in Griechenland wird der Metaxas-Faschismus auch sehr häufig als Monarchofaschismus bezeichnet. Das halte ich persönlich für ein bisschen unnötig, weil auch andere Faschismen wie zum Beispiel der Faschismus in Italien oder der Franco-Faschismus sich durchaus positiv auf die Krone bezogen. In der Mitte sieht man die Doppelaxt. Das ist ein historisches Symbol. Es weist nicht ohne Grund ziemlich starke Ähnlichkeit mit dem Rutenbündel der Faschisten in Italien auf. Der Metaxas-Faschismus hat sich sehr stark an Mussolini und dem italienischen Faschismus orientiert. Mehr als am deutschen Faschismus. Rechts sieht man, wie Metaxas umringt ist von seinen Anhängern. Man sieht, die Anhänger machen den faschistischen Gruß. Das war durchaus üblich und wird heute auch wieder aufgegriffen von der Partei Chrysiarchie. Hier aus der Zeit der Militärjunta sieht man ein anderes, also das gängige Symbol, das die Junta benutzt hat. Man sieht den Phönix aus der Asche. Das ist ein Motiv, das für faschistische Bewegungen immer wieder verwendet wurde. Die Wiedererweckung der Nation ist im deutschen Faschismus vor allem durch also die Propagandarede vom Deutschland erwache, sagt euch bestimmt auch allen was, bekannt. Ja. Der Phönix symbolisiert genau dasselbe, das Wiedererwachen der Nation. Davor sieht man den wachenden Soldaten, der vor allem den Herrschaftsbezug zum Militär eben aufweist. Und hier sieht man eine der zentralen Institutionen der Repression unter den faschistischen Diktaturen, die Gefängnisinsel Diaros. Da sind alle politischen Dissidenten hingekommen und wurden teilweise zu Tode gefoltert. Wer da sich mal ein paar Berichte ansehen will, Günter Wallraff, der ja heute eher so ein bisschen schräg im Kopf ist, hat damals ein ganz gutes Buch verfasst, Unser Faschismus nebenan, ja, ist auch in Deutsch überall erhältlich. Der hat mehrere Interviews geführt, der war auch dort in diesem Foltergefängnis inhaftiert, mehrere Jahre, weil er eine politische Aktion durchgeführt hat in Griechenland, zur Zeit in der Militärjunta. Und der beschreibt den Gefängnisalltag, der beschreibt aber auch das Schicksal von kommunistischen, sozialistischen und anarchistischen Häftlingen in dieser Anstalt. Ist ziemlich eindrucksvoll und erschreckend, kann ich nur empfehlen. So, jetzt so viel zur Geschichtsstunde. Wir wollen uns jetzt ja auch ansehen, was hat das eigentlich alles mit heute zu tun? Was hat die griechische Gesellschaft, also das, was die, also in Griechenland heißt die Gesellschaft nach 1974, das heißt nach dem Fall der Militärjunta 1974, neue Demokratie. Welche Kontinuitäten von diesen historischen Phänomenen, die ich gerade aufgezeigt habe, finden wir dort heute noch? Und welche Konsequenzen hat die griechische Gesellschaft aus den Faschismen gezogen oder auch nicht? Da lässt sich zum einen festhalten, eine der Konsequenzen, die nach 1974 gezogen wurden, ist, dass die Monarchie abgeschafft wurde. Das heißt, dass Griechenland zur Republik wurde. Das ist unter anderem darin begründet, ich hatte das schon mehrfach erwähnt, dass die Monarchie immer zentraler Ausgangspunkt für Putschversuche war, vor allem für die faschistischen Putschversuche. Die Führer der Militärjunta wurden verurteilt und kamen auch ins Gefängnis. Also eine Anmerkung dazu, eine wichtige Anmerkung ist vielleicht, das hat sie aber nicht daran gehindert, weiter politisch für den Faschismus zu arbeiten. Sie konnten ungehindert aus dem Gefängnis heraus Organisationen aufbauen, unter anderem die EPEN, in der auch der jetzige Führer der Chrysiarchie, Nikolaos Michaloliakos, organisiert war. Das war ohne Problem möglich. Ihnen wurden auch mehrfach das Angebot gemacht, falls Sie sich öffentlich dafür entschuldigen, was Sie unter der Militärjunta angeordnet haben, könnten Sie jederzeit das Gefängnis verlassen. Das war bereits in den 80er Jahren wohlgemerkt. Also man merkt, mit Aufarbeitung war da nicht so viel. Aber weiter im Text. Man kann nach der Militärjunta von so etwas wie einem antifaschistischen Konsens sprechen. Davon spricht vor allem die griechische Linke und die griechischen Kommunisten. Das Problem an diesem Begriff ist, der impliziert, dass es nicht nur eine Abneigung gegen Neonazis gab oder sich als Faschisten bezeichnende Menschen, sondern dass es auch so etwas wie eine antikapitalistische Stimmung gab. Dem ist nicht so. Also man konnte lange Zeit davon reden, dass in der griechischen Bevölkerung der Begriff Faschismus, die Militärjunta oder auch der deutsche Nationalsozialismus aufgrund der Okkupation zwischen 41 und 45 diskreditiert war. Aber man kann nicht davon reden, dass es da zu einem breiteren antirassistischen Bewusstsein zum Beispiel auch gekommen wäre und so weiter. Ganz im Gegenteil, da finden wir Kontinuitäten bis heute, aber das kommt gleich. Wir können nämlich davon reden, also einmal von personellen Kontinuitäten reden, das liegt zum einen darin begründet, dass ein Großteil der Junta-Anhänger nicht verurteilt wurde, also all jene, die eben an den Folterungen beteiligt waren, die sie durchgeführt haben, all jene, die den Faschismus aktiv unterstützt haben, wurden nicht verurteilt, die konnten in zentralen Institutionen des Staates, in der Wirtschaft weiter ihre Ideen verbreiten, konnten weiter Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Dementsprechend kann man auch nicht von einer Demokratisierung von zentralen Teilen der griechischen Gesellschaft reden. Also es kam weder zu einem Austausch von Offizieren im Militär, noch zu einem Austausch in den Geheimdiensten, in der Polizei, von führenden Persönlichkeiten, noch kam es irgendwie zu einem Austausch in der Politik. Ja. Viele Menschen, die unter der Militärjunta sozialisiert wurden, sind später unter anderem dann in der Nea Demokratia, in der konservativen Partei in Griechenland, die zurzeit mit Dima und PASOK die Regierung stellt, sind dort wieder in der Politik aufgetaucht. Da findet man viele Politiker mit wirklich offen neofaschistischem Hintergrund, ja, oder neofaschistischer Sozialisation. Es kam zu keinen Entschädigungen für die Opfer der Junta, also man kann nicht davon reden, dass es irgendwie sowas gibt wie nationale Entschuldigungen für die Verbrechen, die unter der Junta begangen wurden. Also man kann nicht davon reden, dass es ein Gedenken an die Menschen gibt, die Opfer der Junta-Diktatur wurden, und man kann auch nicht davon reden, dass diese Menschen jemals auch nur einen Cent gesehen haben. Wie ich gerade eben schon angerissen hatte, kann man auch nicht davon reden, dass irgendwie zu einem antifaschistischen Konsens in der griechischen Politik, in der griechischen politischen Klasse kam. Also das, was im Großteil der griechischen Gesellschaft Common Sense war, dass man Faschisten und Faschismus eher kritisch beäugt hat, das ist, kann man nicht von der Politik sagen. Die hat sich nämlich nie besonders hervorgetan dadurch, dass sie neofaschistische Organisationen, die sich offen auf Metaxas beziehen, die sich offen auf die Militärjunta beziehen, sonderlich zu verbieten oder in irgendeiner Form zu bekämpfen. Davon kann man nicht reden. Ganz im Gegenteil, es kam sehr früh nach dem Fall der Junta schon wieder zur Gründung von neofaschistischen Organisationen. Man kann summa summarum also davon reden, dass es nicht wirklich zu einer kritischen Aufarbeitung in der griechischen Gesellschaft kam, weder zur Rolle von faschistischen Organisationen, von faschistischer Herrschaft, noch von der sozialen Demagogie der Neofaschisten, die natürlich eng verwurzelt oder verbunden ist mit dem griechischen Nationalismus und dem spezifischen Kulturrassismus in Griechenland. Hier übrigens könnt ihr euch den Antisemitismus rausdenken, der steht aus Versehen da. In Griechenland ist es tatsächlich so, dass der Antisemitismus erstmal keine lange Tradition hat. Der Antisemitismus war unter Metaxas nicht weit verbreitet, also er hat auch nicht dazu geführt, dass Jüdinnen und Juden deportiert wurden. Das kam erst unter der Okkupation der Nationalsozialisten. Ja, da wurde das allerdings sehr gründlich gemacht. Also es gibt fast kaum Überreste jüdischer Kultur in Griechenland. Ja, genau. Der Antisemitismus kam dementsprechend erst, als die Militärjunta sich stark auch auf die Rassenlehre der Nationalsozialisten bezog, Also das kann man dann unter anderem in alten Schulbüchern der Militärjunta nachlesen, wo ganz offen von der griechischen Rasse geredet wird, nicht mehr von der griechischen Kultur. Und das ist ein ganz großer Unterschied zwischen diesen beiden Faschismen in der sozialen Demagogie. Ja? So. Was greift diese Partei jetzt auf? Also was kann man aus diesen historischen Betrachtungen, der Betrachtung der griechischen Gesellschaft und wie sie damit umging, lernen für die Betrachtung dieser Partei? Ich möchte mich da zunächst erstmal ein wenig mit der Historie dieser Partei befassen. Sie wurde 1980 als Zeitungsprojekt gegründet von ihrem jetzigen Führer Nikolaos Michaloliakos. Der ist eine relativ interessante Person, denn er war kurz nach dem Fall der Militärjunta bereits in einer profaschistischen Organisation organisiert, die sich offen auf Metaxas bezog. Er war anschließend im Militär in einer paramilitärischen Organisation organisiert, hat dort gearbeitet, wurde aber dann kam ins Gefängnis, weil er einen Bombenanschlag versucht hat, Anfang der 80er Jahre. Und im Gefängnis hat er dann die Führer der ehemaligen Militärjunta kennengelernt und wurde von diesen stark beeinflusst. Er ist bis heute eine der zentralen Persönlichkeiten der Partei und eigentlich eine der populärsten Persönlichkeiten. Und man sieht schon, diese Biografie zeigt, dass nie wirklich es zu einem Bruch mit faschistischen Strukturen kam. Es war durchaus möglich, sich kurz nach Fall der Militärjunta wieder faschistisch zu engagieren. Dieses Zeitungsprojekt wandelte sich im Laufe der 80er Jahre. Also in der Partei kam es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen. Es gab einen Flügel, der in Anführungszeichen intellektuelle Arbeit leisten wollte. Das heißt, das Projekt weiter als Zeitungsprojekt führen wollte, und dieser konfligierte sehr stark mit der Linie von Nikolaos Michaloliakos, der eher daraus eine politische Kampforganisation machen wollte. Der jetzige Führer der Partei hat sich durchgesetzt in diesem Prozess, sodass es ab den 90er Jahren zu einer Organisationswerdung kam. 1990 kam es zu den ersten Parteiversammlungen und 1993 wurde die Parteigründung vollzogen. Was lässt sich zur Struktur dieser Partei sagen? Zum einen ist das, also man kann diese Partei nicht vergleichen mit Parteien wie der NPD zum Beispiel. Also Parteien, die nach außen hin sich einen demokratischen Anspruch geben, sogar das demokratische im Namen führen. Also diese Partei gibt sich noch nicht mal die Mühe zu kaschieren, was sie da eigentlich macht. Diese Partei ist ganz klar und auch nach außen hin ersichtlich hierarchisch aufgebaut nach dem Führerprinzip. Diesem Führer, also Nikolaos Michaloliakos, ist ein elitärer Rat beigestellt, der dem Führer beratend zur Seite steht. Dimitris Psaras, das ist ein linker Autor einer linksliberalen Zeitung in Athen. Dem sind übrigens die meisten Informationen hier geschuldet, denn das Buch Golden Dawn's Black Bible ist leider noch nicht in Englisch und Deutsch erhältlich, das heißt, das konnte ich leider nicht lesen. Aber Auszüge aus diesem Buch hat er veröffentlicht in der Jungen Welt und auch in der Jungle World, und daran orientiere ich mich jetzt hauptsächlich. Könnt ihr auch alles nachlesen. Dieser elitäre Rat besteht aus 7 weiteren Personen. Theoretisch, also diese Partei ist durchstrukturiert, hat eine Formalia, theoretisch hat dieser Rat die Möglichkeit, den Führer abzusetzen. Dazu benötigt er allerdings eine Zweidrittelmehrheit. Gleichzeitig ist festgelegt in dieser Formalia, dass der Führer die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Mitglieder dieses Rates bestimmen darf. Also man kann sich vorstellen, das ist eine reine, also Wohlfühlstruktur für Leute, die auch ein bisschen führen wollen, so innerhalb dieser Partei. Interessant an dieser Partei, und das ist, macht sie ja auch, glaube ich, heute besonders attraktiv für Neofaschistinnen weltweit, ist, dass sie von Anfang an aufgeteilt war in einen politischen Apparat und in einen paramilitärischen Apparat, die parallel zueinander funktionierten. Der politische Apparat, wie ich ihn gerade schon dargestellt habe, war immer sehr stark nach dem Führerprinzip und nach formalistischen Kriterien gegliedert. Der paramilitärische Apparat funktioniert bis heute nach dem Zellprinzip, also nach Zellen, die paramilitärisch organisiert sind. Der paramilitärische Apparat existiert seit den 90er Jahren, und konnte sich seit dieser Zeit eben organisieren, verfestigen. Ich komme gleich noch dazu, wie es dazu kommen kann, dass diese Partei so effektive Kampfverbände ausbilden kann. Das hat unter anderem etwas mit ihrer sozialen Struktur zu tun, aber auch damit zu welchen Teilen der Gesellschaft sie besonders positiven oder guten Kontakt hält. Der politische Apparat gliedert sich noch in, also ist vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, auch noch in AG-Strukturen in Anführungszeichen, die eben verschiedene inhaltliche Ressorts abdecken. Dass es bezeichnend für diese Partei ist, dass sie sich vor allem an den deutschen Nationalsozialismus anlehnt, was im Übrigen interessant ist für den griechischen Kontext, weil der Nationalsozialismus in Griechenland seit der deutschen Okkupation 1941 bis 1945 eigentlich diskreditiert war. Er war unter anderem dafür verantwortlich, dass landesweit im Zuge der Partisanenbekämpfung Menschen umgebracht wurden. Teilweise wurden ganze Dörfer umgebracht. Die Relikte aus dieser Zeit, die Opferlisten sind, wenn man zum Beispiel auf Kreta ist, wir waren in Kantanos, sind die Listen offen ausgestellt. Es gibt da Denkmäler zu. Das ist auf jeden Fall, wer sich ein bisschen antifaschistische Geschichtsaufarbeitung geben will in Griechenland, sollte die aufsuchen. Genau, also dementsprechend sehr bemerkenswert an dieser Organisation, dass sie sich hauptsächlich am deutschen Nationalsozialismus orientiert, aber eben auch natürlich auf den Metaxas-Faschismus und die Militärjunta bezieht. Interessant ist an dieser Formalia, die dieser Verband sich nach innen gibt, dass er nicht nur sehr straff hierarchisch strukturiert ist, sondern dass auch, also diese Organisation übt eine totale Kontrolle auf ihre Mitglieder aus. Es gibt da sowas wie einen Kodex innerhalb dieser Organisation, der das alltägliche Leben in dem politischen Raum, also in dem Kontext der Organisation vorschreibt. Da sind verschiedene soziale Verhaltensweisen vorgeschrieben. Ich habe gerade eben schon im Bezug zu Metaxas gesagt, also der Faschistengruß war durchaus Usus, der wird jetzt hier in dieser Struktur wieder aufgenommen. Also es wird von ehemaligen Mitgliedern in dieser Organisation berichtet, dass es bestimmte Regeln gibt beim Betreten des Parteibüros, dass Menschen den Faschistengruß zeigen müssen. Es wird sogar die genaue Ausführung des Faschistengrußes vorgeschrieben in dieser Formalia. Das zeigt, wie umfassend diese Organisation versucht, ihre Mitglieder zu unterwerfen, zu kontrollieren. Ja, da übrigens auch im Vergleich zur NPD der ganz gravierende Unterschied, das ist eine sehr elitäre Organisation. Das heißt, da kann man nicht einfach hingehen und ist dann von heute auf morgen Kreisvorsitzender, wie das hier ist, ja, sondern da muss man Schulungen unterlaufen. Es gibt Aussteiger aus den 90er Jahren aus dieser Organisation, die berichten, dass wenn man in die Organisation einsteigt, erstmal Mein Kampf in die Hand gedrückt bekommt und es dann gesagt wird, so, du lernst das jetzt auswendig, wir prüfen dich dann, ob du deine Treue zum Nationalsozialismus auch beweisen kannst und erst dann über diesen Schritt in die Hierarchie einrücken kann, sozusagen. Ja. Hier sieht man eine dieser paramilitärischen Einheiten, wie sie eine Sicherheitsfunktion bei einer Parteiveranstaltung übernehmen. Also dass sie so rumlaufen, uniformiert, ist normal. Es gibt, die sieht man auch in den Straßen Griechenlands durchaus so rumlaufen. Mir ist das öfter unter die Augen gekommen, als ich dort war. Hier sieht man sie im vollen Kampfdress auf der Straße. Interessant an diesem Bild ist, dass es eher eine Ausnahmesituation zeigt. Die griechischen Faschisten sind eigentlich sehr gut mit den Cops in Griechenland, ja, agieren sehr oft mit ihnen zusammen, dazu komme ich noch später. Hier ist eine Aktion gezeigt, in der die paramilitärischen Einheiten der Faschisten tatsächlich mal gegen Polizeieinheiten vorgehen. Und zwar, und das möchte ich nur kurz anreißen, ist aber vielleicht wichtig zu wissen, ihr habt vielleicht von der Polizeioperation Xenios Zeus gehört, übersetzt heißt das zynischerweise so viel wie gastfreundlicher Zeus und bezeichnet eine rassistische Polizeioperation, die Menschen mit schwarzer Hautfarbe landesweit verfolgt hat und in Lager interniert hat. Eines dieser Lager ist in Korinth, es gibt auch zwei andere große Lager, einmal am Evros an der Grenze zur Türkei, wo eben am meisten Menschen nach Europa emigrieren und einmal in Patra. Dieses Bild zeigt, wie gesagt, ein Vorgehen der paramilitärischen Einheiten gegen die Polizei in Korinth. Und Ziel dieser Aktion war es von der Partei, das Camp in Korinth gewaltsam aufzulösen, was so viel heißt, wie die Menschen da eben umzubringen. Ja. Das konnte die Polizei, obwohl sie Sympathien für die Faschistinnen hat, dann doch nicht mittragen anscheinend und musste das verhindern. Das ist aber, wie gesagt, eine Ausnahmesituation. Ja. Dazu komme ich gleich noch mehr. Zur ideologischen Ausrichtung lässt sich eben, und das können wir eigentlich relativ kurz halten, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, sagen, dass sie sich einmal natürlich auf die griechischen Faschismen und den griechischen Nationalismus beziehen, dass sie aber natürlich auch, also in ganz besonderem Maße, sich auf den deutschen Nationalsozialismus beziehen und auf die Blut- und Bodenideologie. Dementsprechend ist eigentlich alles, was wir vom deutschen Nationalsozialismus kennen, Bestandteil des Faschismuskonzepts von Krissi Avgin. Da finden wir jetzt heute, anders als in den historischen Faschismen in Griechenland, einen biologistisch definierten Rassismus nach Rasse. Wir finden einen eliminatorischen Antisemitismus, aus dem diese Partei auch keinen Hehl macht. In Interview hat sie offen gesagt, dass es die Gaskammern in Auschwitz nicht gegeben haben soll. Also das sind Positionen, die werden inzwischen dort vertreten. Autoritarismus, Militarismus und natürlich einen aggressiven Nationalismus. Das ist eine Partei, die bis heute eigentlich versucht, die Megali Idea als imperiale Idee weiter aufrechtzuerhalten. Die versucht zum Beispiel über eine Kampagne zum Zypern-Konflikt den Konflikt mit der Türkei zu schüren, also einen traditionellen Konflikt, der natürlich im griechischen imperialen Denken verankert ist. Genau. Und natürlich einen ausgeprägten Sozialdarwinismus. Zur Strategie lässt sich sagen, und da ist es vielleicht sehr interessant zu sehen, dass diese Partei durchaus Kontakt zu deutschen Neofaschisten hat und vor allem zur NPD. Sie hat deren Konzept übernommen und dieses Konzept heißt, und das heißt bekanntermaßen, ihr kennt es alle, Kampf um die Straße, Kampf um die Köpfe, Kampf um die Parlamente. Der Kampf um die Straße, und das ist das, was wohl für am meisten Aufsehen gesorgt hat in antifaschistischen Kreisen weltweit, ist, dass diese Partei ganz besonders aggressiv auf den Straßen agiert. Das heißt, dass es teilweise zu konspirativen, gewalttätigen Übergriffen kommt. Nach Hit-and-Run-Taktik, nachts, muss man sich so vorstellen, setzen sich eine dieser paramilitärischen Zellen auf ihre Mopeds, fahren durch die Straße, steigen ab, tätigen einen Übergriff auf eine schwarze Person, steigen wieder auf und fahren wieder weg. Also das ist nicht so wie, also man kann es nicht wie die, also es ist nicht so wie die SA so, ja, dass die quasi ganze Viertel kontrollieren und zu national befreiten Zonen erklären, das ist mehr, hat mehr den Charakter von Hit-and-Run-Strategie. Interessant ist auch, dass sie sich selber als Hilfspolizei sehen, das heißt, sie sagen offen, das ist Teil ihrer sozialen Demagogie, da wo die Polizei versagt, greifen wir durch. Das ist die Rolle, in der sie sich selber sehen. Das zeigt auch, was für eine Funktion, objektive Funktion sie einnehmen. Natürlich sind sie nicht gegen das herrschende System im objektiven Sinne, ganz im Gegenteil, sie sind eigentlich die aggressivsten Verfechter des herrschenden Systems, der herrschenden Eigentumsverhältnisse, wie ich es am Anfang schon aufgezeigt habe. Der Kampf um die Köpfe wird natürlich mit allen Mitteln der sozialen Demagogie geführt. Die Partei zeigt sich da sehr geschickt darin, die momentane Krise auszunutzen. Die Menschen sind leider nicht dumm, die in dieser Partei organisiert sind. Und dementsprechend läuft die Strategie des Kampfs um die Köpfe vor allem darauf hinaus, Institutionen, Kampagnen zu initiieren, dort, wo der Staat gerade zusammenbricht. Im Zuge der Krise, wir hatten es gerade eben schon gehört, wir haben eine krasse Deflation, die Preise explodieren, gleichzeitig gibt es massive Kürzungen bei den Löhnen, das heißt, die Menschen haben teilweise nicht mehr genug Geld, um sich genug zu essen zu leisten, das Gesundheitssystem bricht zusammen, es gibt eine riesig hohe Massenarbeitslosigkeit, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und dort setzt diese Partei jetzt an. Sie versucht mit verschiedenen populistischen Kampagnen ihre soziale Demagogie zu verbreiten. Das ist unter anderem, setzt das bei dem Gesundheitssystem an. Sie hat versucht, über die Etablierung einer griechischen Blutbank nur für Griechen die Menschen zu locken. Es ging da darum, dass nur Menschen griechischen Blutes, das sieht man denn natürlich in deren Logik an der Nasenspitze an, wer Grieche ist und wer nicht, ne? Das geht nicht nach Papern oder so, ja. Und haben das versucht, an Krankenhäuser, die unterversorgt sind, an Blutkonserven weiterzugeben, mit der Auflage, ihr dürft das nur an Griechen weitergeben, ihr dürft nur Griechen damit versorgen. Ja. Es wird unter anderem auch eine Essensausgabe organisiert. In was für regelmäßigen Abständen das stattfindet, weiß ich nicht. Fakt ist, dass es in der Vergangenheit mehrfach passiert ist und dass es wohl auch Regelmäßigkeit hat, dass Essen von Land, von den Äckern in die Stadt gekarrt werden auf Trucks und dass die Partei dann mit ihren Prospects, also ihren Unterstützern, die Essensausgabe organisiert. Davon finden sich auch Videos im Internet, könnt ihr einfach mal nachschauen. Interessant ist auch, dass man versucht, Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Also man sieht, versuchen die Menschen über eine Tagelohnbörse, die sie in ihrem Parteihauptquartieren, die sie im ganzen Land etablieren, Tagelohnarbeit zu vermitteln. Da sieht man schon, also allein diese drei Geschichten, die ja schon ein größeres Ausmaß zeigen, also einen gewissen Aufwand voraussetzen, kann eine Organisation, die geschätzterweise zwischen 800 und 1500, die Zahlen schwanken sehr stark, Menschen umfasst, eigentlich finanziell nicht stemmen. Da muss es Unterstützer geben und zu denen werde ich jetzt auch gleich kommen. Genau, interessant ist vielleicht, dass diese Partei eben nicht nur altbewährte sozialdemagogische Konzepte nutzt, also Nationalismus, Xenophobie und so weiter, sondern dass sie auch versucht, ideologische Fragmente oder einfließen zu lassen, die eigentlich untypisch für faschistische Propaganda sind. Zum Beispiel haben sie, das kann ich vielleicht auch direkt einblenden, im unteren Teil sieht man das, sie bieten Selbstverteidigungskurse für Frauen an, das heißt, sie versuchen Frauen zu organisieren, in Englisch heißt es White Women's Front, ja, wie das in Griechisch heißt, weiß ich nicht, ja, die Argumentationsstruktur, die dahinter steht, ist, ja, also sie haben das Patriarchat für sich entdeckt, ja, aber nur das Patriarchat bei Immigrantinnen, ja, die Argumentation ist nämlich, wir bilden die Frauen aus, damit sie sich gegen Vergewaltigung durch immigrantische Männer wehren können. Die griechischen Männer vergewaltigen natürlich nie, ne? Ist klar. Oben sehen wir so eine Verteilaktion von Essen. Also man sieht, da hängt viel mehr Aufwand dran. Das ist nicht nur ein Kartoffelsack, der irgendwie in die Stadt gebracht wird, sondern das sind Massen an Essen, die verteilt werden. Das zeugt davon, da hängt eine größere Koordination hinten dran. Also das kann nicht gestemmt werden von dieser kleinen Anzahl an Mitgliedern. Wo wir auch schon dabei wären, den Klassencharakter dieser ganzen Sache aufzuzeigen. Es gibt augenscheinlich, und das sieht man an der Unterstützung, an der finanziellen Unterstützung, das sieht man aber auch im Wirken zwischen Faschisten und Staat, es gibt Teile des Staates, Staatsapparates, es gibt Teile der Herrschenden, die haben offensichtlich in der sich zuspitzenden Krisensituation objektive Interessensüberschneidungen mit den Faschisten. Das heißt nicht, dass diese Teile des Staatsapparats oder der Herrschenden sich selber als Faschisten sehen. Oder dass sie sich zusammensetzen mit den Leuten und für die nächsten 4 Jahre die faschistische Transformation planen. Das ist damit nicht gemeint. Das wäre tatsächlich verschwörungstheoretisch. Was damit aber gemeint ist, ist, dass unter bestimmten historischen Konstellationen, zum Beispiel in der kapitalistischen Krise, wo es eben dazu kommt, dass Menschen massenweise auf die Straße gehen, massenweise Fabriken besetzen, die Produktion selbstständig übernehmen, das heißt, die Eigentumsfrage stellen, dass da natürlich Teile der Herrschenden darin überhaupt kein Interesse sehen und sie in den Faschisten eine Option sehen, unter vielen, um die herrschenden Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Und das ist wichtig, um das festzuhalten. Das ist eine meiner Thesen hinter dem Aufstieg des Neofaschismus in Griechenland. Muss man nicht teilen, können wir auch nachher gerne kritisch diskutieren, ist aber mein Ansatz dazu. Das heißt, wir haben einmal starke Verbindungen zu autoritären Strukturen im Staatsapparat. Wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es eine starke ideologische und personelle Kontinuität im Staatsapparat von reaktionären Kräften und diese bestimmten Teile des Staatsapparates sind es jetzt eben auch, die die Partei vor allem fördern. Es ist vor allem die Polizei, die Geheimdienste, das Militär, die eben, also es wird von einer starken Kooperation von Polizei und Faschistinnen ausgegangen. Das ist inzwischen belegt. Und zwar kam das Mitte letzten Jahres raus. Im Guardian wurde breit darüber international berichtet, dass die Faschisten mit polizeilichen Kräften zusammenarbeiten, dass sie mit den Polizeikräften zusammen ja, Immigrantinnen aufgreifen und in Lager internieren. Also das ist inzwischen bestätigt, das sind keine Gerüchte. Es ist auch inzwischen international bestätigt, da hat Al Jazeera eine Studie zugemacht, dass über 60% der Polizeieinheiten und vor allem die Spezialeinheiten, das heißt die Einheiten, die auch auf Generalstreiks, auf Massenstreiks, auf Massendemonstrationen gegen linke und progressive Kräfte eingesetzt werden, dass die eben vor allem, also sogar noch in einer höheren Prozentzahl für die Neofaschisten gestimmt haben in der letzten Wahl. Interessant in diesem Zusammenhang ist, sich auch anzusehen, ich hatte gerade eben schon gesagt, es muss bei diesem Aufwand, bei dieser Koordination von Initiativen, muss es UnterstützerInnen geben. Diese UnterstützerInnen müssen eine gewisse Macht oder eine gewisse finanzielle Potenz aufweisen. Dementsprechend ist es eben nicht ganz falsch, aus den genannten Gründen, dass bestimmte Teile des Kapitals zurzeit in der Situation, in der die Eigentumsfrage diskutiert wird, breit diskutiert wird in der griechischen Gesellschaft, die Faschisten durchaus als Option wahrnehmen, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. Und es gibt dazu eben auch schon mehrere Anzeichen. Dimitris Psaras hat in einem Artikel geschrieben, dass 1992 es erstmals zu einem Treffen zwischen Großindustriellen in Griechenland, zwischen Agenturen, Banken und so weiter und den griechischen Neofaschisten von Chrysiarchi kam. Es ist davon auszugehen, dass es nicht das letzte Treffen war, das zwischen Großindustriellen und den griechischen Faschisten stattgefunden hat. Ja. Eine der zentralen Personen, die Dimitris Psaras dabei nennt, ist der Industriemagnat Ioannis Theodorakopoulos. Ich kann leider nicht mehr zu dieser Person sagen, er führt aber aus, dass das die Person war, die vor allem 1992 diese Konferenz organisiert hat. Es bleibt abzuwarten, was da weiter für eine Berichterstattung kommt und ob wir da mehr Hintergründe erfahren im Laufe der Zeit. Wovon man auch ausgehen kann, ist, dass Teile der Kirche, die eben auch traditionell immer den Faschismus in Griechenland gestützt haben, dass auch die vor allem an der Basis die griechischen Faschisten stützen. Ich hatte vorhin schon gemeint, landesweit etabliert die Parteistrukturen, die Parteizentralen, und es sind Videos bekannt, vor allem aus Korinth, wo Priester, lokale Priester, Chrysiarchi den Segen gegeben haben. Also es gibt offensichtlich auch Teile der Kirche, die in dieser Gemengelage an Interessensüberschneidung eine Rolle spielen. Verhältnis zum Staat habe ich gerade eben schon sehr viel gesagt. Es lässt sich natürlich nur mutmaßen, warum bestimmte Teile des Staatsapparates zum Beispiel in den 90er Jahren weggesehen haben, als sich bereits paramilitärische Strukturen ausgeprägt haben. Dimitris Psaras spricht zwischen 1990 und 1995 schon bereits von über 200 Angriffen auf Immigrantinnen auf den Straßen durch die Organisation Chrysiarchi. Also in dem Zeitraum, in dem diese Partei eigentlich noch gar keine Partei war. Ja, sondern eine sich aufbauende Organisation. Und das zeigt schon, also wie brutalisiert eigentlich die Anhänger dieser Partei bereits damals waren. Und das zeigt natürlich eine Kontinuität zu heute auf. Also im griechischen Diskurs wird sehr häufig behauptet, Chrysiarchi sei jetzt ein Problem, das erst in der Krise aufgekommen ist. Und das kann man definitiv widerlegen. Das ist ein Problem, das schleppt sich schon ziemlich lange durch die griechische Geschichte und hat unter anderem damit zu tun, was ich vorhin aufgezeigt habe, mit der mangelhaften Aufarbeitung. Festzuhalten ist vielleicht, ich hatte gerade eben bei Freunde und Förderer so ein bisschen von herrschender Klasse geredet und davon, dass es objektive Interessensüberschneidungen gibt. Relativieren sollte man das dahingehend, dass natürlich die Strategie der Herrschenden und der politischen Klasse sehr widersprüchlich und nicht homogen ist. Also es gibt Teile der Herrschenden, die sehen in den Faschisten durchaus eine Option für Herrschaftsausübung. Es gibt aber auch Teile, die versuchen, den Faschisten den Wind aus den Segeln zu nehmen, deren Agenda in Regierungshandeln zu übernehmen. Da, unter anderem sieht man das an der Polizeioperation Xenios Zeus, die eigentlich von der rechtspopulistischen Laos-Partei entwickelt wurde als Konzept und nun in die Programmatik der Nea Demokratia, der PASOK und der DIMAR Einzug gehalten hat. Das heißt, man versucht, das zu integrieren und damit den Faschisten auf der Straße den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist eine nette Interpretation. Ich vertrete eher eine böswillige Interpretation. Ich sage, dass das eine ganz offene Unterstützung von faschistischen Strukturen, Beförderung von faschistischen Politiken in der Gesellschaft ist. Natürlich hatte aber diese Organisation und ihre Anhänger eben auch Schwierigkeiten in der griechischen Gesellschaft. Ich hatte vorhin schon von dem sogenannten antifaschistischen Konsens erzählt und der ist natürlich wichtig, weil die ältere Generation kann mit Faschismus und mit Nationalsozialismus und diesen ganzen strukturellen Elementen nicht allzu viel anfangen. Die haben eben die Folterungen unter den faschistischen Regimen erlebt, die haben Verwandte gehabt, die sie dadurch verloren haben, die wissen, was Faschismus heißt. Dementsprechend hat da die Partei vor allem ganz große Probleme, sich zu etablieren. Die Partei dockt vor allem an junge Menschen an, junge Menschen, die jetzt gerade keine Perspektive haben, die mobilisierbar sind mit sozialer Demagogie gegen Minderheiten und da hat sie eben auch am meisten Erfolg. Dagegen steht eben ein ganz großer Teil der Bevölkerung, der mit Faschismus nach wie vor nichts zu tun haben will. Die Partei hat, wie ich auch schon gesagt habe, keine Massenbasis. Es ist keine große Organisation, sie ist sehr elitär und eigentlich eher sektenartig aufgebaut, wie ich bereits skizziert habe. Das heißt, sie verfügt nicht über breite Massenvorfeldorganisationen, die Menschen organisieren würde im Sinne der Partei. Und dementsprechend kann man da auch noch nicht von einer Massenbewegung reden, eher von einem Medienhype. Ja? Den die Partei aber sehr klug für sich nutzt, muss man sagen. Ja? Und natürlich, also gegen diese Bewegung steht immer noch eine sehr starke linke und anarchistische Bewegung, die eben ein Gegengewicht dazu bildet und die sehr starke Strukturen hat. Dazu wird der Genosse gleich noch kommen, zu antifaschistischen Strategien und wie die Linke dort oder die antikapitalistischen Bewegungen dort aufgebaut sind, die verschiedenen und was sie für ein Verhältnis zueinander haben. In Perspektiven kann man davon sprechen, dass die Partei ganz offen öffentlich sagt, wir streben den Bürgerkriegszustand an oder wir befinden uns bereits im Bürgerkrieg. Sie sagen nämlich, der Bürgerkrieg wird ausgefochten zwischen uns und den Vaterlandsverrätern. Und die Vaterlandsverräter sind ganz klar, das sind natürlich all die, die keine nationalistische Agenda haben. Ja? Und am wahrscheinlichsten ist, und da kommt eben das Verhältnis zum Staat eben rein, dass diese Partei anstrebt, die herrschenden Verhältnisse zu destabilisieren, also objektiv hält sie sich natürlich aufrecht, ne? Also im Endeffekt, aber die politische Klasse zu der Einschätzung zu bringen, dass der griechische Staat nicht mehr verwaltbar ist, dass er nicht mehr regierbar ist und dass es notwendig ist, eine autoritäre Transformation einzuleiten. Und das weist durchaus Parallelen auf zur Strategie anderer neofaschistischer, international anderer neofaschistischer Gruppierungen, unter anderem zum Prozess in Ungarn, wo es eben auch dazu kam, dass eine konservative, ehemalig konservative Partei einen völkischen Kurs eingeschlagen hat, in Kooperation mit einer offen neofaschistischen Organisation. Ähnlich ist das auch in Griechenland denkbar, zwischen Nea Demokratia und der Chrysi Avgi. Es gibt auf lokaler Ebene bereits schon Kooperationsangebote von Nea Demokratia an die Partei Chrysi Avgi. Es gibt bereits, ich hatte die Laos bereits vorher angesprochen, eine neofaschistische Partei, die inzwischen nicht mehr viel Einfluss hat. Zwei Abgeordnete dieser Partei sind inzwischen bei Nea Demokratia, sitzen für diese Partei im Parlament. Das heißt, man sieht, es gibt in dieser Partei, in der Nea Demokratia, Tendenzen, die durchaus überhaupt kein Problem mit einer Kooperation mit dieser Organisation haben. Genau. So viel erstmal dazu. Der Genosse wird jetzt weitermachen, indem er erstmal ganz kurz darstellt, welche Kräfte gibt es in Griechenland, die als antifaschistisch oder als fortschrittlich gelten können. Wir versuchen da, uns einer Wertung zu enthalten, möchten das euch überlassen, welchen Teil der griechischen antikapitalistischen Bewegung ihr wie einschätzt. Es geht in der Konsequenz darum, aufzuzeigen, welche Konzepte haben die unterschiedlichen Bewegungen in Bezug zur faschistischen Gefahr. Genau, vielen Dank. Ja, es geht hier auch darum, die neofaschistische Gefahr nicht alleine stehen zu lassen. Wie der Genosse ja schon gesagt hat, es gibt starke antikapitalistische Bewegungen in Griechenland, um da ein gesamtes Bild zu zeichnen und eben nicht nur den Teufel an die Wand zu malen, wollten wir auch noch auf die antikapitalistischen Bewegungen eingehen. Dabei ist wichtig, vorneweg zu sagen, dass es in Griechenland nicht so eine Linke gibt, wie wir sie hier in Deutschland haben. Die Vorstellung, dass es da eine geeinte große Linke gibt, die zwar inhaltliche Differenzen hat, aber trotzdem immer wieder zusammenspielt, zusammenkommt auf Demonstrationen, auf größeren, bei größeren Ereignissen kann man da gerade wegstreichen. Wir kamen runter und fragten auch immer wieder die verschiedenen Genossinnen, wie die sich dann in der linken Bewegung einbringen, wie sie sich organisieren. Da war ganz schnell klar, es gibt da diese Linke nicht. Es gibt verschiedene Teile, die sich nicht zusammenfinden, die sich nicht als zusammengehörig empfinden, die sich auch gar nicht mehr auf den Begriff der Linken berufen. Die Kommunistische Partei sagt zum Beispiel, es gibt kein Links und Rechts, es gibt nur klassenkämpferische revolutionäre Parteien, der Rest ist reaktionär. Die Anarchistinnen beziehen sich eh nicht mehr auf die auf linke Traditionen in dem, und der antiautoritäre Raum in dem Bezug. Nur die neue Partei Syriza, die Koalition oder das Bündnis der radikalen Linken benutzen diesen Begriff eigentlich und stehen da auch relativ alleine da. Genau, so viel nur vorweg. Ich werde zunächst die antikapitalistischen Bewegungen in Griechenland und ihre Geschichte aufzeigen, um da so Spannungsfelder darzustellen, aber auch die verschiedenen Motivationen, um dann auf die drei größten Player einzugehen, nämlich zum einen die Kommunistische Partei, die KKE, dann das Bündnis der radikalen Linken Syriza und anschließend den antiautoritären Raum und die Anarchistinnen, um dann nochmal die antikapitalistische Bewegung und deren Antifaschismus, deren Aktion, deren Konzepte darzustellen. Abschließend haben wir noch eine Literaturliste, für wen es interessiert, was für Texte wir haben, wer da gerne weiterlesen möchte, die können wir dann zur Verfügung stellen. Genau. Genau, dann erstmal die Geschichte. Ich versuche mich so ein bisschen an den Brüchen der linken Geschichte entlang zu hangeln, von denen es ja, wie der Genosse schon berichtet, auch zwei große gibt, nämlich die zwei großen Faschismen, die man in Griechenland hatte. Nach der Metaxas-Diktatur, nach dem Metaxas-Faschismus kam es zum andauernden Bürgerkrieg in Griechenland nach der deutschen Besatzung. Also Griechenland war durch Deutschland und Italien besetzt. Mussten abziehen und danach kam es zum anderen Bürgerkrieg zwischen nationalistischen, royalistischen Verbänden und anarchistischen, kommunistischen Gruppen. Die nationalistischen und royalistischen Verbände wurden vor allen voran von Großbritannien unterstützt, während die kommunistischen und anarchistischen Gruppen in der DSE, der Demokratischen Armee Griechenlands, organisiert waren, die vor allem durch das Tito-Jugoslawien unterstützt wurden. Dabei muss man betonen, dass die Demokratische Armee Griechenlands immer von der Kommunistischen Partei organisiert wurde, der KKE, die linientreu zu Moskau stand, die in der Kommentaren organisiert war, linientreu nach Moskau war. Und dabei ist zu beachten, dass 1944 das Moskauer Geheimabkommen zustande kam, in dem Churchill, also Großbritanniens Premierminister, und Stalin sich zusammensetzten und Stalin Griechenland an Großbritannien abtrat während der Blockkonfrontation und sagte, wir haben kein Interesse daran, Griechenland in die UdSSR einzuverleiben. 1948 hat sich Tito-Jugoslawien von der UdSSR abgespalten, was dazu führte, dass die Unterstützung für die DSE, und die, also die Demokratische Armee Griechenlands und die Kommunistische Partei, wegfiel, weil die Kommunistische Partei Griechenlands weiterhin Moskau treu blieb. Die Unterstützung funktionierte so, dass man nach Kampfeshandlungen immer wieder über die Grenze zu Jugoslawien rüberging, medizinische, finanzielle und auch militärische Unterstützung bekam, also Ausrüstung, Waffen etc. Das fiel dann weg. Also man konnte sich weiterhin über die Grenze zurückziehen nach Kampfeshandlungen, aber man hat keine medizinische Hilfe und keine militärische Unterstützung mehr bekommen. Was dazu führte, dass auch 1949 die Demokratische Armee Griechenlands besiegt wurde und die Kommunistische Partei verboten wurde. Interessant ist bei dem Konflikt auch zu sehen, dass auch schon 1944 die Kommunistische Partei Säuberungen durchgeführt hat in eigenen Reihen. Da wurden während zwei Wochen in Athen Trotzkistinnen und Anarchistinnen verfolgt und umgebracht, weil sie eben nicht linientreu waren. Also auch da sieht man schon einen ganz starken Dissens zwischen diesen Bewegungen. Nach dem verlorenen Bürgerkrieg kam es ganz klar zum Bruch. Viele Kommunistinnen und Anarchistinnen verließen Griechenland, sind ins Exil gegangen. Und deswegen, also auch mit dem Verbot der Kommunistischen Partei, war in der Zeit bis zur Junta, faschistischen Junta 1967 relativ wenig Widerstand zu spüren. Nachdem die Junta zustande kam 1967, wurde der Widerstand vor allem von den Studierenden getragen, die durch die Ideen der 68er-Bewegung und der 70er-Jahre in Westeuropa beeinflusst wurden. Allen voran waren das anarchistische Ideen, die aus Italien kamen, das waren die aufstandsanarchistischen Ideen, der Insurrektionalismus, der nach Griechenland getragen wurde und da weite Verbreitung fand. 68 spaltete sich auch von der kommunistischen Partei, die KP des Inlands, ab. Das war eine eurokommunistische Partei gewesen, die sich aufgrund der Konflikte während des Prager Frühlings abspaltete. Also 68 hat sich der Prager Frühling entwickelt in der Tschechoslowakei und der Moskauer Pakt hat mit Panzer diese Veränderung, diesen dritten Weg niedergeschlagen, woraufhin sich die KP des Inlands abspaltete von der kommunistischen Partei. Die ging später in Synaspismus auf, die wiederum jetzt den größten Teil von Syriza stellen. Also auch da sieht man wieder einen Konflikt, da sieht man eine Konfliktlinie. Der Widerstand der Studierenden kulminierte 1973 bei dem Aufstand im Polytechnikum. Das Polytechnikum ist ein Teil der Universität in Athen. Da haben Studierende sich zusammengetan, das Polytechnikum besetzt, 1973, und zum Aufstand aufgerufen mit dem Radiosender. Die Junta ist ziemlich brutal dagegen vorgegangen, hat einen Panzer genommen und ist auf das Universitätsgelände durch das Tor draufgefahren. Aber da sieht man nochmal diesen großen Kulminationspunkt des Widerstands, gerade der anarchistischen Studierenden. Nach 74 hat sich die Junta aufgelöst, das hing aber weniger, also auch zum Teil mit diesem Widerstand zusammen, der auch Wellen schlug, aber vor allem damit, dass die Junta versucht hatte, 74 Zypern anzugreifen. Die Junta hat einen reaktionären Trend nochmal, also die Hardliner haben sich durchgesetzt, haben versucht, Zypern zu annektieren gegen die Türkei, das hat den NATO-BündnispartnerInnen nicht ganz gut gepasst und daraufhin hat die Junta ihre Unterstützung verloren. Nachdem die Junta zu Ende war, wurde 1974 die Kommunistische Partei wieder erlaubt und man führte 1974 das akademische Asyl ein. Das akademische Asyl bedeutet, dass sich die Polizei in Griechenland nicht ohne weiteres auf den universitären Campus begeben durfte. Die brauchten spezielle richterliche Erlasse. Das war die eine der Lehren, die man eben aus der Junta und aus dem Widerstand der anarchistischen Studierenden in der Junta gezogen hatte. Dieses Asyl wurde in der Zeit nach 1974 nur einmal gebrochen. Das war 1995, da wurde wieder das Polytechnikum besetzt. 500 Anarchistinnen waren dort drin. Nach einer krassen medialen Hetze eben gegen diese Anarchistin wurde die Polizei auf den Campus geschickt und alle über 500 Anarchistinnen wurden auch festgenommen. Das war auch ein starker Schlag für diese Bewegung. Ich will noch auf einen weiteren Höhepunkt in der Geschichte eingehen, nämlich auf den 4. Dezember 2008. 6. Dezember? Muss dann ein Tippfehler sein, okay, oder falsche Information, das müssen wir nochmal überarbeiten. Gut, dass wir darauf hingewiesen werden, das wird gleich mitgeschrieben. Auf diesen Dezember 2008 auf jeden Fall, wo Alexis erschossen wurde. Das waren Jugendliche, die in Exarchia sich bewegten, auf zwei Polizisten trafen. Die Polizisten sagten, oh, die waren gemein zu uns, die haben uns beleidigt. Daraufhin haben wir einen Warnschuss in die Luft abgefeuert. Dieser Warnschuss hat aber ganz offensichtlich einen Jugendlichen getötet, nämlich Alexis. Die Polizisten wurden auch 2011 dann verurteilt. Nach dieser Ermordung, und das ist nicht die erste, also das darf man sich nicht vorstellen, dass das irgendwas ganz Neues in Griechenland wäre. In Griechenland, ich will nicht sagen, dass es an der Tagesordnung ist, aber in Griechenland werden öfter Leute von der Polizei erschossen, auch junge Menschen. 1991 war das ein linker Lehrer, der mit seinen SchülerInnen ein Schulgebäude besetzt hat, der aufgrund seines linken politischen Engagements erschossen wurde. Das hat also ein bisschen Tradition. Nachdem Alexis erschossen wurde, kam es landesweit zu Riots. Also von 50 Leuten in kleineren Städten bis mehrere Tausenden in den Großstädten kam es zu Ausschreitungen, Demonstrationen, es gab Solidaritätsstreiks, es gab Besetzungen, es wurden Fernsehsender besetzt, es wurden Radiostationen besetzt. Das war genau die Zeit, als hier in Deutschland die Bilder von brennenden Häusern, Molotow-Cocktails und so weiter ankamen. Der Staat hat sich danach sehr, sehr repressiv gezeigt. Also die anarchistische Szene konnte viele Jugendliche, die dazu kamen, nicht halten. Die sind dann auch teilweise in die Krisenproteste übergegangen. Da gibt es eine sehr selbstkritische Auseinandersetzung mit auch bei den Anarchistinnen und dem antiautoritären Raum. Der Staat hat aber extrem repressiv reagiert. Also wir haben jetzt hier Maßnahmen vom Staat, wie zum Beispiel ab 2012 die Räumung von besetzten Häusern, wie dem Delta Squad in Thessaloniki, aber auch der Villa Amalias und Amalia und dem Skaramanga in Athen. Das kann man eigentlich da schon ganz konkret als staatliche Anti-Antifa-Aktion bezeichnen. Diese besetzten Häuser sind Häuser der Anarchistinnen und des anti-autoritären Raums, in denen sich eigentlich gerade der Widerstand gegen die Faschistin auf der Straße bildet. Diese Häuser sind auch Rückzugsräume für betroffene Schwarze oder Migrantinnen, die auf der Straße verfolgt werden, die sich immer wieder in diese Häuser zurückflüchten können, und der Staat greift genau die an. Der Staat hat aber zudem auch 2012 hat sich PASOK, also die Sozialdemokratische Partei und die Nea Demokratia, zusammengetan, die konservative Partei, um das akademische Asyl, was man aus den Lehren der Junta geschaffen hatte, aufzuheben. Das akademische Asyl gibt es nicht mehr. Zudem, der Genosse hat ja schon davon erzählt, die Geschichte mit Xenios Zeus, gastfreundlicher Zeus, bei dem landesweit massenhaft, also über 60.000 Personen aufgrund ihrer Hautfarbe in Lager inhaftiert wurden. Über 4.200 Leute wurden bereits abgeschoben. Auch da eine ganz starke Repression. Aber auch das Verbot von Streiks. Also es wird nach der Notstandsverordnung in Griechenland werden derzeit Streiks verboten. Was eigentlich die Notstandsverordnung stammt auch aus der Zeit der Junta. Das darf man da sehen. Also da sieht man Kontinuität und da sieht man, wie der Staat reagiert auf Widerständigkeit. Genau, ich habe hier doch ein Bild zu dem Polytechnikum. Also das ist der Panzer vor dem Polytechnikum. Interessant ist da zu sehen, dass nach dem Fall der Junta relativ klar und offen darüber gesprochen wurde, dass da über 20 Leute gestorben sind dabei. Die Leute haben sich an das Tor gekettet, der Panzer ist durch das Tor durchgefahren. Mittlerweile wird davon gesprochen, dass man nicht weiß, ob Leute gestorben sind. Also das ist auch eine Art des Geschichtsrevisionismus, so würde ich das bezeichnen, wie Nichtaufarbeitung auch funktionieren kann. Also bei der Aktion sind bestimmt Leute auch gestorben, aber in der ganzen Zeit sozusagen um diesen Protest sind mehrere hundert Leute ermordet worden. Durchaus. Und so weiter. Mhm. Genau, dann würde ich zunächst auf die Kommunistische Partei eingehen. Genau, die Kommunistische Partei Griechenlands ist eine ganz klare marxistisch-leninistische Partei, die auf den Klassenkampf ausgerichtet ist. Für die ist klar, wir warten auf die revolutionäre Situation und dann organisieren wir das Proletariat, die ArbeiterInnenmassen, um eben die Revolution durchzusetzen. Die sehen auch die Krise derzeit ganz klar als eine revolutionäre Situation. Also es ist für die überhaupt keine Frage, dass wir jetzt in dieser globalen Krise des Kapitals in einer revolutionären Situation sind. Ich lese dazu ein Zitat vor. Es ist aus der Geschichte ähnlicher Umstände bekannt und daran haben wir seit Anfang des Jahres 2010 erinnert, dass es unter Krisenbedingungen zwei mögliche Entwicklungsvarianten gibt. Dass die Bewegung geschlagen wird und sich zurückzieht oder dass sie ernsthafte Schritte in Richtung des Gegenangriffs, des politischen Bruchs und der Konfrontation mit den Monopolen und bürgerlichen Parteien unternimmt. Also die wählen sich jetzt in der revolutionären Situation und wollen den Klassenkampf starten. Dabei darf man dieser marxistisch-leninistischen Partei sehen, dass die den Organisationsaufbau des demokratischen Zentralismus verfolgt. Also, das kann man autoritär oder hierarchisch nennen, ich beschreibe es ganz kurz. Also demokratischer Zentralismus bedeutet so viel wie, die einzelnen Organe werden gewählt, die zentralsten Organe, also die Organe oben, sind wegweisend für die unteren Organe, also was das ZK sagt, gilt. Und es gilt Linientreue, also die Leute, die in der Partei sind, haben die Linie der Partei zu befolgen, ansonsten gibt es einen Parteiausschluss. Das ist der Organisationsaufbau des demokratischen Zentralismus. Ob der autoritär ist oder nicht, darüber kann man streiten, darüber streiten sich auch die Kommunistische Partei und die Anti-Autoritären und Anarchistinnen. Die Kommunistische Partei darf man sich auch nicht so vorstellen wie bei uns, so die DKP, die sind sehr viel größer. Die haben zwar bei der letzten Wahl Stimmen verloren, gerade auch an Syriza, sind aber relativ stark aufgestellt. Also die haben eine gewerkschaftsnahe Organisation, nämlich die PAME, die 850.000 Mitglieder umfasst. Also das ist eine Unterorganisation in dem Gesamtgewerkschaftsverband und da haben die 850.000 Mitglieder. Es gibt aber auch die starke KNE, das ist die Kommunistische Jugend Griechenlands, das ist die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei, die vor allem auch an den Universitäten vertreten ist und sich da organisiert. Die sind auch sehr stark, das darf man nicht unterschätzen. Zudem gibt es dann noch andere Organisationen wie Bauernverbände oder Selbstständigenverbände, in denen die Kommunistische Partei auch vertreten ist. Vielleicht dazu ein Beispiel geben, als wir in Thessaloniki waren, eine trotzkistische Genossin von Syriza trafen, beschrieb das so, wenn die Parme sagt, in 2 Tagen ist der Hafen in Thessaloniki platt, weil wir den bestreiten, dann ist der Hafen in 2 Tagen in Thessaloniki platt, weil die den bestreiten. Also die haben auch kein Problem, innerhalb von 2 Tagen mal 10.000 Leute auf die Straße zu bringen, so auf die Schnelle. Also die sind straff organisiert. Wie bereits gesagt, die erfassen die Krise als revolutionäre Situation, sehen aber in dieser revolutionären Situation gar keine Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Teilen der antikapitalistischen Bewegungen in Griechenland. Syriza ist für die ganz klar eine sozialdemokratische Partei, mit dem man nichts zu tun haben will. Die sind nicht antikapitalistisch, die sind nicht revolutionär, die versuchen nicht, das System zu überwinden. Mit dem will man gar nicht spielen, das ist gar keine Frage. Das sind auch AbspaltlerInnen von der eigenen Partei, von der Parteilinie. Das sind die gefallenen Kinder so ein bisschen. Die anarchistische Bewegung sieht man noch viel schlimmer. Also die Anarchistinnen und die Antiautoritären werden von der kommunistischen Partei eigentlich konsequent in eine Reihe mit Faschisten gestellt. Das ist bezeichnend. Dazu ein paar Zitate auch nochmal von der Kommunistischen Partei, um das zu verdeutlichen. Gerade in der Auseinandersetzung um den 11. Oktober 2011, also da hat die Parme das Parlament umstellt und davor demonstriert. Anarchistische und antiautoritäre Gruppen wollten das Parlament angreifen, dabei kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Kommunistische Partei Griechenlands kommentiert das so: In Griechenland ist es bekannt, dass diese vermummten Gruppen in Schwarz sich unter dem Vorwand des Anarchismus organisieren. Sie rekrutieren sich aus den Kräften des bürgerlichen Systems. In diesen Gruppen trifft man organisierte Fußball-Hooligans, Schläger von dubiosen Nachtlokalen, Mitglieder neonazistischer Organisationen und Kräfte der staatlichen Sicherheitsdienste. Oder ein weiteres Zitat, also genau zu diesem Vorfall bei der Auseinandersetzung vom 11. Oktober 2011. Der mörderische Angriff von anarchistisch-faschistischen Gruppen auf die überwältigende Kundgebung der klassenbewussten Gewerkschaften. Also da werden wirklich Anarchisten mit Faschisten in eine Reihe gestellt. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Also wenn die aufeinandertreffen, dann clasht es eigentlich eher, als dass man sich die Hände schüttelt. Genau. Ich habe noch am Ende darauf geschrieben, dass für die Europäische Union, also noch so einen inhaltlichen Punkt zu denen, die sehen die Europäische Union als imperialistisches Projekt, da sieht man auch ganz klar so eine inhaltliche Trennlinie zu Syriza, wo Syriza sieht die Europäische Union überhaupt nicht problematisch, die wollen die Europäische Union nur ein bisschen überarbeiten. Also da sind auch ganz konkrete Problematiken, wenn es darum geht, im Parlament zusammenzuarbeiten, was für die absolut unmöglich ist. Deswegen ist die Kommunistische Partei Griechenlands auch nicht im Europaparlament irgendwie organisiert oder vertreten. Genau, ich gehe dann schon mal weiter zur dem Bündnis der radikalen Linken oder Syriza, das sich ja relativ jung ist. Das hat jetzt bei den letzten Parlamentswahlen 2012 haben die relativ viele Stimmen bekommen, also über 40% bei der zweiten Wahl. Das ist ein sehr breites Bündnis, deswegen auch nicht so leicht zu beschreiben. Also es ist ein Linksbündnis von Sozialdemokratinnen, die den größten Teil ausmachen, also das ist Synaspismus, die sind ungefähr 80% des Bündnisses. Dann aber auch über Maoistinnen, das ist die KOE, bis hin zu Trotzkistinnen, die haben wir auch oben in Thessaloniki getroffen gehabt. Insofern, weil es so ein heterogenes Bündnis ist, ist es relativ schwer einheitlich darzustellen. Ich will es aber versuchen. Was man zu Syriza bemerken kann, ist, dass das definitiv keine revolutionäre Partei ist, dass die auch keinen Anspruch haben, den Kapitalismus zu überwinden. Deren Anspruch ist gerade, wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Stabilität zu bringen. Die wollen also eben nicht den Kapitalismus überwinden, sondern sie sagen, das Problem in der Krise zeigt sich am Ultraliberalismus, also eine spezielle Ausformung des Kapitalismus, den man umformen will, den man transformieren will, mit auch reformistischen Ansätzen. Da sieht man, also die können ganz offensichtlich von der inhaltlichen Linie auch nicht mit der Kommunistischen Partei zusammenarbeiten. Sie wollen dennoch, und da sieht man auch immer wieder so eine Widersprüchlichkeit in Syriza, eben weil es ein breiteres Bündnis ist, wollen sie Vergesellschaftung und Umverteilung. Bei Vergesellschaftung muss man so ein bisschen vorsichtig sein, die sagen das immer ganz laut. Meistens bedeutet das bei denen aber, dass die privatisierten Staatsbetriebe, die während der Austeritätsmaßnahmen, also der Sparmaßnahmen jetzt privatisiert wurden, und das ist so ziemlich alles, also da kann man aufzählen von Wasserversorgung, Energieversorgung, Autobahnen, Häfen, Flughäfen, Fußballclubs und so weiter, das wurde alles privatisiert, das wollen sie wieder verstaatlichen, also wieder vergesellschaften. Ein größerer Anspruch ist da eigentlich nicht so stark vorhanden. Wann wurde das privatisiert? Die wurden jetzt, also seitdem die Memoranden unterschrieben wurden, also Schritt für Schritt seit 2011 eigentlich. Also die sind auch noch nicht alle privatisiert, weil dafür braucht man AbnehmerInnen, aber es sind große Teile. Also die Autobahnen sind zum Beispiel schon komplett privatisiert, die Mautstationen sind in privaten Händen, also das ist sowas zum Beispiel. Im Hafen, der Hafen von Piräus ist zu 2/3 an chinesische Unternehmen verkauft worden. Also sind so Wie weit das für alles ist, glaube ich, da muss man ins Detail gucken. Genau. Interessant bei Syriza ist aber, dass die Bündnis offen sind. Also die haben nach ihrem ersten Wahlerfolg 2012, haben der Kommunistischen Partei angeboten, lass uns doch mal zusammensetzen und reden, wollen wir nicht das, die Regierung stellen. Die Kommunistische Partei hat das harsch zurückgewiesen, hat gesagt, nee, wir wollen das nicht. Aber die sind eigentlich bündnisoffen nach da. Und auch zu den anarchistischen und antiautoritären Gruppen sind die vergleichsweise bündnisoffen. Nach den Riots 2008 war Syriza die einzige Partei, die sich nicht von den Riots distanziert haben. Dafür wurden die auch ganz stark angegriffen. Syriza hat immer wieder betont, nein, wir fallen den Leuten nicht in den Rücken. Es gibt soziale, gesellschaftliche Ursachen dafür, dass diese Riots zustande kommen und hat immer wieder betont, dass die Bullen sich zurückhalten sollen. Und es hat sich eben nicht von diesen Gewalttaten oder diesen Riots distanziert. Das muss man da ganz stark festhalten. Wie gesagt, hier nochmal der Gegensatz zur Kommunistischen Partei, also die wollen eben nicht, die sehen die Europäische Union nicht als imperialistisches Projekt oder so und wollen die auch nicht abschaffen, sondern die sagen, nee, die EU ist was Tolles, wir wollen nur zentrale Institutionen umgestalten, wie zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die dann staatliche Investitionen unterstützen soll zum Beispiel. Das sind dann so Ansätze bei denen. Man sieht jetzt aber auch beim Zitat, das ich noch vom Tsipras habe, von 2012, also der ist im Synaspismus, in der Sozialdemokratie da vertreten, sieht man auch wieder so eine Widersprüchlichkeit. Und der sagt nämlich, on the one side there are workers and a majority of people, and on the other there are global capitalists, bankers, profiteers on stock exchanges, the big funds. It's a war between peoples and capitalism. Also anscheinend ist da schon eine Klassenanalyse dahinter, nur man versucht dennoch nicht irgendwie den Kapitalismus zu überwinden. Also das ist irgendwie diese Widersprüchlichkeit. Also gerade auch wenn man sich dann Syriza weiter angucken will und es weiterverfolgen will, muss man immer auf so aktuelle Trends eingehen. Also derzeit sieht man, dass die eine, ich würde es realpolitische Wende machen. Sie beziehen sich ganz stark positiv auf den Keynesianismus der USA, sowas zum Beispiel. Und versuchen auch, also was vorher, also am Anfang gesagt wurde, also wir werden die Memoranda nicht einhalten, also wir werden hier nicht weitermachen. Wir werden die zurückweisen, ist jetzt die Ansage, wir wollen die Verhandlungen, die Memoranda mit der Troika nur neu verhandeln. Also wir wollen die Auflagen neu verhandeln, nicht mehr die ganz zurückweisen. Da ist es, glaube ich, immer interessant, sich die aktuellen Stände anzugucken, weil gerade bei einer parlamentarischen, also bei der Partei ist es ja immer ganz wichtig zu sehen, wie da die Trends sind, wie die Wende machen. Genau, dann gehe ich noch auf den antiautoritären Raum und die Anarchistin ein. Da kann man sagen, noch schlimmer als Syriza, das ist ein absolut heterogenes Feld. Also das sind viele, viele kleine Gruppen, das sind viele unterschiedliche Gruppen, auch mit unterschiedlichen Ansätzen. Um auch da zu zeigen, dass die nicht eine einheitliche Meinung haben, dass die nicht alle zusammenspielen können. Geschichte aus Thessaloniki, die uns erzählt wurde, dafür gab es verschiedene Gründe, warum es dazu gekommen ist. Aber es gab einen Streit zwischen zwei anarchistischen Gruppen, der eskalierte und dahin führte, dass eine anarchistische Gruppe ein Bombenattentat auf das Café der anderen anarchistischen Gruppe verübte. Also die sind auch da nicht ganz einer Meinung. Es gab da verschiedene Argumentationen, warum das war. Also eine inhaltliche Argumentation. Es gab aber auch, dass es eine Problematik mit Drogenpolitik war und so weiter. Also das kann man sich ja zusammenfinden. Bloß da sieht man, dass es ein sehr heterogenes Feld ist. Ganz klar ist, die Gruppen organisieren sich oftmals um besetzte Häuser herum. Diese besetzten Häuser sind unheimlich gut in den Stadtteilen eingebunden. Anders als hier in Deutschland, für mich ist es so bekannt, besetzte Häuser werden eigentlich meistens von der Bevölkerung drumherum gehasst. Die sind laut, die sind dreckig, die parken falsch und so weiter. Ist es in Griechenland sehr anders. Also da werden die besetzten Häuser sehr gut angenommen. Die sind auch gut eingegliedert in die jeweiligen Stadtteile, machen Stadtteilarbeit, Kinder, also Veranstaltungen für Kinder in den Sommerferien, sowas zum Beispiel. In Exarchia verwaltet man das ganze Viertel, macht den Park und so weiter, diskutiert aber auch über andere soziale Programme und so weiter. Das ist eine ganz, ganz große Stärke des antiautoritären Raums und der Anarchistinnen. Ein Großteil der Anarchistinnen in Griechenland, wie ja schon vorhin gesagt, aus der 68er-Bewegung in Italien übernommen in den 70er Jahren, sind insurrektionalistisch verortet, also Aufstandsanarchistin. Da ist ein zentrales Element vor allem die Propaganda der Tat. Bei der Propaganda der Tat geht es darum, dass Gewalt niemals Mittel zum Zweck sein kann, sondern eigentlich Selbstzweck ist. Einmal Selbstzweck, weil die Gewalt der jeweilige militante Akt dazu führt, den Leuten, also als Propaganda den Leuten zu zeigen, dass die Widersprüche in der Gesellschaft noch vorhanden sind und dass es möglich ist, sich gegen diese zu entwehren und gegen diese aufzubegehren, aber zum anderen auch, weil der militante Akt selber eine Selbstbefreiung ist, eine Emanzipation des eigenen Selbst von der ständigen Unterdrückung innerhalb der gesellschaftlichen Zustände. Also deswegen sind auch die Riots nach 2008 nicht irgendwie wahllos gewesen, also von wegen, es war einfach wahllose Gewalt, sondern das war ein überzeugter Akt. Da stand die Idee dahinter, dass dieser militante Akt immer wieder Selbstzweck ist. Die sind auch nicht wahllos, also nach der Theorie geht es auch darum, ganz gewisse Orte anzugreifen und von daraus dann eine größere Kritik in der Propaganda heranzutragen. Genau, es gibt natürlich auch andere, also es gibt auch Anarcho-Syndikalistinnen, die sind aber weniger stark vertreten. Ein großer Teil ist auch gerade von, also in diesem Spektrum der Insurrektionalistin ist auch individualanarchistisch oder nihilistisch antisozial, nennen sie sich, verortet. Aufgrund der weit verbreiteten Staats- und Parlamentarismuskritik, aber auch der Organisationskritik im Insurrektionalismus und Individualanarchismus ist da auch eine Unmöglichkeit eigentlich mit den parlamentarischen Organisationen, also der KUKUE, der Kommunistischen Partei und Syriza zusammenzuarbeiten. Das ist aber auch ein Problem insofern, dass viele Teile auch nicht mit der PAME zusammenarbeiten, also oder mit anderen Gewerkschaften, weil man eben sich von diesen Organisationsansätzen stark trennt und eher den Widerstand im Subjekt verortet. Dennoch, und das hängt auch damit zusammen, dass es eben so ein heterogenes Feld ist, arbeiten viele Anarchisten mit den Klassenbegriffen und auf den Klassenkampf hin. Dabei ist es aber oftmals nicht ein marxistischer Klassenbegriff, sondern eher ein Klassenbegriff, das revolutionäre Subjekt in den ausgeschlossenen Personenkreisen oder bei Menschenkreisen liegt. Also gerade so die Leute auf der Straße, die eben nicht die ArbeiterInnen, sondern eben die Arbeitslosen, eben die Migrantinnen auf der Straße, die zukunftslosen Jugendlichen. Das ist dann eher das revolutionäre Subjekt, da bezieht man sich stark auf Bakunin. Aber also man arbeitet trotzdem auf den Klassenkampf ganz klar hin und auch versucht, auf den Versuch, diese Gesellschaft revolutionär zu verändern. Genau, ein zentrales Element, was eigentlich bei allen immer wieder auftaucht, ist, dass man die Zusammenarbeit von Faschistinnen, Staat und Kapital erkennt und angreift. Also das ist ein zentrales Element, was eigentlich alle Anarchistinnen eint und auch den antiautoritären Raum. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, also gerade wenn man von der genannten Faschismusanalyse hergeht, ist das eine Stärke, die da ganz groß steht. Und deswegen, also sehen wir jetzt auch gleich, wie der Kampf geführt wird. Ich habe versucht, die Antifaschistenkämpfe so ein bisschen aufzutrennen zwischen diesen drei größeren Player, die ich gerade eben dargestellt habe. Das ist nicht so ganz möglich. Also man hat ähnliche Aktionsformen teilweise. Teilweise macht man auch Aktionen zusammen, ist da nicht ganz stark getrennt. Ich habe das versucht, so ein bisschen einzuteilen, aber immer mit Vorsicht genießen. Genau, der antiautoritäre Raum und die Anarchisten, das sind die, die vor allem den Kampf auf der Straße organisieren. Also das sind die, die den Faschisten auf der Straße offensiv entgegentreten und die also auch die Rückzugsräume für Migrantinnen und schwarze Menschen, die verfolgt werden, zur Verfügung stellen. Das sind dann sowas wie Auseinandersetzungen auf der Straße, wie Motorraddemos, die man ja, von denen ja sicher was gehört hat, also die es dann in Athen gab, aber auch in Korinth. Das sind dann aber auch ganz konkrete Angriffe auf Veranstaltungen von den Faschistinnen, wie zum Beispiel auf Heraklion, in Heraklion auf Kreta, aber auch Bombenangriffe auf die jeweiligen Häuser, die Parteizentralen, zum Beispiel in Athen und Volos, die da angegriffen werden. Also das sind ganz stark die Anarchistinnen und der antiautoritäre Raum, die eben den Kampf auf der Straße gehen und die sagen, wir treten den Faschistinnen entgegen. Aber es gibt auch der zweite Teil, da ist eine ganz klare Selbstorganisation in den Stadtzentren. Also das ist auch während der Krise jetzt, während der globalen Krise des Kapitals, geht man dahin und sagt, okay, wir müssen uns in den Stadtteilen selbst organisieren. Das sind dann Bildungsangebote, die zum Beispiel gemacht werden. Also Migrantinnen lernen Griechisch und bringen die eigene Sprache anderen Leuten bei. Sowas in einer Organisation wie Krankenhäuser, also Social Hospitals dann zum Beispiel, wo versucht wird, die elementarsten Auswirkungen der Krise entgegenzutreten und die Leute auch zu organisieren. Genau, da ist auch noch ein großer Teil, also viele Teile versuchen auch an die Schulen zu gehen und an die Universitäten und die jungen Leute wieder zu agitieren. Also weil man genau sieht, wie ja schon der Genosse gesagt hat, die ältere Generation hat kein Interesse an den Faschisten und an der nationalsozialistischen Propaganda. Das sind vor allem die jungen Leute, die da abgegriffen werden und dem versucht man entgegenzutreten, indem man an die Schulen geht und an die Universitäten und die Leute agitiert. Bei Syriza ist klar, die sagen, das Problem mit den Faschisten ist, dass man den Menschen wieder eine Perspektive geben muss während der Krise, sonst wählen die Faschisten. Also das ist so diese Analyse. Daraus setzen die vor allem auf solche Solidaritätsarbeiten und Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeprojekte in der Bevölkerung. Also das sind dann Sachen wie, sich größere Felder anzumieten oder zu kaufen und da mit Leuten diese Felder zu bestellen und das Essen eigentlich für einen Selbstkostenpreis zu verticken und von den Preisen wieder, also wenn man Erlöse macht, wieder weitere Selbsthilfeprojekte zu unterstützen. Also das ist da ein ganz starker Ansatz, aber auch Stadtfeste und bildungspolitische Ideen, also gerade so Kultur- und Politikveranstaltungen, als wir drüben waren, haben sie gerade in allen größeren Städten ein 3 Tage langes Festival eigentlich geplant, wo es darum ging, mit Workshops Leute zu politisieren, Leuten aber auch die Problematik der Krise und der Faschistin darzustellen und danach gemeinsam zu organisieren, auch wieder in Stadtteilen, um eben der Krise entgegenzutreten. Weil für die Vorstellung ist, in der Krise haben die Leute keine Perspektive mehr und gehen zu den Faschistinnen. Bei der Kommunistischen Partei ist es ziemlich klar, das sind Streiks und Generalstreiks. Also es ist eine revolutionäre Situation. Die revolutionäre Situation muss das Klassenbewusstsein geschärft werden. Die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen organisiert werden, Streiks und Generalstreiks angetrieben werden, bis man eben das kapitalistische System überwindet und in ein sozialistisches System überführt. Das ist auch genau das, was die Kommunistische Partei gerade die ganze Zeit macht. Zu den Faschisten äußern sie sich eigentlich kaum. Das kommt vielleicht in der nächsten Zeit, weil auch die Kommunistische Partei sieht, dass sie da im Blickwinkel sind. Die Kommunistische Partei, also die argumentieren dann so, also erst sind es irgendwie die Migrantinnen und schwarzen Menschen, als zweites sind dann wir dran, deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, mit dem Faschismus und Rassismus. Aber sie sehen auch, dass zum Beispiel Streiks von Faschistinnen besucht werden, die dann versuchen, mit ihrer sozialen Demagogie die ArbeiterInnen zu spalten und sie sagen, hier, ihr seid doch alle Griechen, warum wollt ihr denn gegen Griechen demonstrieren? Was soll denn das? Es gibt doch gar keine Klassen, es gibt doch gar nicht die Einteilung in ArbeiterInnen und in Proletariaten, Bourgeoisie ist doch absurd. Steht doch mal zu eurem Vaterland. Also da versuchen sie als Streikbrecher ranzugehen. Das ist natürlich, das sieht auch die Kommunistische Partei. Ich habe noch mal die migrantische Selbstorganisation mit draufgenommen. Ich wollte sie nicht rauslassen. Also auch die Leute, die verfolgt werden, die Illegalisierten, organisieren sich selbst. Dazu gibt es leider sehr wenig zu finden. Und das ist auch eine ganz starke Übersetzungsproblematik. Also gerade erstmal ins Griechische hinein und aus dem Griechischen heraus, da findet man eigentlich ganz wenig. Es wurde uns davon erzählt in Griechenland, wir haben die Leute leider nicht selbst getroffen. Es gibt auch immer wieder Schriftstücke, also die schreiben auch immer wieder Texte. Aber wie gesagt, die Informationslage ist da sehr, sehr dünn, sag ich mal. Ich wollte es nur draufnehmen, um es nicht rauszulassen. Also ich glaube, das ist wichtig, das muss man auch betrachten. Und die arbeiten, also diese migrantische Selbstorganisation, die arbeiten auch oftmals mit dem antiautoritären Raum und den Anarchistinnen zusammen. Genau. So viel dazu, dann nochmal hier Literatur. Wer daran Interesse hat, kann die gerne bei uns abholen. Ansonsten danke fürs Zuhören.